Kapitel 8 Übung D1 Hören Sie die Redemittel. Sprechen Sie die Wendungen nach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zur Hochzeit alle guten Wünsche. Zur Beförderung alles Gute. Viel Glück in der neuen Wohnung. Ich gratuliere dir zum Führerschein. Ich wünsche dir gute Besserung. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern. Leider kann ich nicht zu deiner Feier kommen. Ich hoffe, du verzeihst mir. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Kopfschmerzen. Mir tut mein Arm weh. Ich habe Husten, Schnupfen und Fieber. Ich muss zum Arzt gehen. Ich möchte einen Termin beim Arzt vereinbaren. Sie müssen eine Schmerztablette einnehmen. Sie dürfen keinen Alkohol trinken. Mein Arzt sagt, ich soll viel spazieren gehen. Der Bundespräsident eröffnete eine Ausstellung. Ärzte protestierten gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Sie forderten mehr Gehalt. Der Außenminister traf seinen französischen Amtskollegen in Paris. Die Minister führten Gespräche. Sie lobten die gute Zusammenarbeit. Forscher berichteten über singende Mäuse. Der neue Film hat Premiere. Im UEFA-Pokal spielten zwei deutsche Mannschaften. Der FC Schalke gewann gegen Galatasaray Istanbul. Der FC Werder Bremen verlor mit 0:3.